Erster, das Wort des Herrn Jahwe kam zu mir. Zweiter, Menschensohn, zeige Jerusalem ihre schlimmen Taten. Dritter, sage, so spricht der Herr Jahwe zu Jerusalem, du kommst aus dem Land Kanaan. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Vierter, als du geboren wurdest, schnitt niemand deine Nabelschnur ab. Man wusch dich nicht mit Wasser. Man rieb dich nicht mit Salz ab und wickelte dich nicht in Windeln. Fünfter, niemand hatte Mitleid mit dir. Niemand tat dir Gutes. Man warf dich auf das freie Feld. Dein Leben war an diesem Tag nichts wert. Sechster, ich kam vorbei und sah dich in deinem Blut zappeln. Ich sagte zu dir, du liegst in deinem Blut, aber lebe. Siebter, ich badete dich mit Wasser. Ich wusch dir das Blut ab. Ich salbte dich mit Öl. Achter, ich machte dich sehr zahlreich, wie Pflanzen auf dem Feld. Du wuchsest und wurdest groß und sehr schön. Deine Brüste waren fest und dein Haar wuchs stark. Aber du warst noch nackt. Neunter, ich kam wieder vorbei und sah dich. Es war Zeit für Liebe. Ich breitete meine Decke über dich und bedeckte dich. Ich gab dir ein Versprechen und schloss eine Vereinbarung mit dir. So spricht der Herr Jahwe, du wurdest mein. Zehnter, ich gab dir bunte Kleider. Ich gab dir Sandalen aus feinem Leder. Ich wickelte dich in feines Leinen und in Seide. Elfter, ich schmückte dich mit Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme. Ich legte eine Kette um deinen Hals. Zwölfter, ich legte einen Ring an deine Nase. Ich legte Ringe an deine Ohren. Ich setzte dir eine schöne Krone auf den Kopf. Dreizehnter, du warst mit Gold und Silber geschmückt. Deine Kleider waren aus feinem Leinen, Seide und bunten Stoffen. Du aßest feines Mehl, Honig und Öl. Du wurdest sehr schön und wurdest wie eine Königin. Vierzehnter, dein Ruhm ging zu den Völkern wegen deiner Schönheit. Sie war perfekt, weil ich dich so schön gemacht hatte. So spricht der Herr Jahwe. Fünfzehnter, aber du warst stolz auf deine Schönheit. Du wurdest untreu wegen deines Ruhms. Du warst untreu mit jedem, der vorbeikam. Sechzehnter, du nahmst deine Kleider. Du machtest daraus bunte Opferstäten. Dort warst du untreu. Siebzehnter, du nahmst deinen Schmuck aus Gold und Silber. Ich hatte dir diesen Schmuck gegeben. Du machtest daraus Bilder von Männern. Du warst untreu mit ihnen. Achtzehnter, du nahmst deine bunten Kleider und schmücktest die Bilder damit. Du legtest mein Öl und meinen Weihrauch vor sie. Neunzehnter, mein Brot, feines Mehl, Öl und Honig hatte ich dir gegeben. Damit hatte ich dich ernährt. Du legtest es vor die Bilder als angenehmen Geruch. So spricht der Herr Jahwe. Zwanzigster, du nahmst deine Söhne und Töchter. Du hattest sie mir geboren. Du opfertest sie den Bildern zum Essen. Das war nicht genug mit deiner Untreue. Einundzwanzigster, du opfertest meine Söhne. Du verbranntest sie für die Bilder. 22. Bei all deinen schlimmen Taten und deiner Untreue dachtest du nicht an deine Jugend. Damals warst du nackt und zappeltest in deinem Blut. 23. Nach all deiner Bosheit, wehe dir. So spricht der Herr Jahwe. 24. Du bautest dir einen Ort für Untreue. Du machtest dir eine Höhe auf jedem freien Platz. 25. An jedem Kreuzweg bautest du eine Höhe. Du hast deine Schönheit entehrt. Du warst untreu mit jedem, der vorbeikam. Du warst noch mehr untreu. 26. Du warst untreu mit den Ägyptern, deinen Nachbarn. Du warst noch mehr untreu. Das machte mich zornig. 27. Ich streckte meine Hand gegen dich aus. Ich nahm dir deinen Unterhalt weg. Ich gab dich deinen Feindinnen, den Philisterinnen. Sie schämten sich für dein schlechtes Verhalten. 28. Du warst untreu mit den Assyrern. Du wurdest nicht satt davon. Du warst untreu mit ihnen und wurdest nicht zufrieden. 29. Du warst noch mehr untreu mit dem Land Chaldäa. Aber auch damit wurdest du nicht zufrieden. 30. Dein Herz war so schwach. So spricht der Herr Jahwe. Du tatest all diese Dinge. Du warst wie eine große Hure. 31. Du bautest dir an jedem Kreuzweg einen Ort für Untreue. Du machtest dir auf jedem freien Platz eine Höhe. Aber du warst nicht wie eine Hure, die Lohn nimmt. Du gabst Lohn. 32. Du warst eine Frau, die ihren Mann betrog. Du nahmst fremde Männer. 33. Normalerweise bekommen Huren Lohn. Aber du gabst deinen Liebhabern Geschenke. Du bezahltest sie, damit sie zu dir kamen für deine Untreue. 34. Du warst anders als andere Frauen bei deiner Untreue. Niemand suchte dich für Untreue. Du gabst Lohn, aber du bekamst keinen Lohn. So warst du anders. 35. Darum, du untreue Frau, höre das Wort des Herrn Jahwe. 36. So spricht der Herr Jahwe, deine Untreue war sehr groß. Du hast dich vor deinen Liebhabern und vor deinen schlimmen Götzen entblößt. Du hast das Blut deiner Kinder geopfert. 37. Darum werde ich alle deine Liebhaber sammeln. Alle, die du mochtest und die du nicht mochtest. Ich werde sie von überall gegen dich sammeln. Ich werde deine Scham vor ihnen zeigen. Sie sollen deine ganze Scham sehen. 38. Ich werde dich richten wie Frauen, die ihren Mann betrügen. Ich werde dich richten wie Frauen, die Blut vergießen. Ich werde meinen Zorn und meinen Eifer an dir zeigen. 39. Ich werde dich in ihre Gewalt geben. Sie werden deine Orte für Untreue zerstören. Sie werden deine Höhen zerstören. Sie werden dir deine Kleider ausziehen. Sie werden dir deinen Schmuck nehmen. Sie werden dich nackt lassen. 40. Sie werden eine Versammlung gegen dich machen. Sie werden dich steinigen. Sie werden dich mit ihren Schwertern töten. 41. Sie werden deine Häuser anzünden. Sie werden dich vor vielen Frauen richten. Ich werde deiner Untreue ein Ende machen. Du wirst keinen Lohn mehr geben. 42. Ich werde meinen Zorn an dir beenden. Mein großer Zorn wird von dir gehen. Ich werde ruhig sein und nicht mehr zornig sein. 43. Du dachtest nicht an deine Jugend. Du hast mich mit all diesen Dingen zornig gemacht. Darum werde ich dir deinen Weg vergelten. So spricht der Herr Jahwe. Du hast mir auch dieses Unrecht getan, zusätzlich zu all deinen schlimmen Taten. 44. Jeder, der Spottverse macht, wird über dich sagen, wie die Mutter, so die Tochter. 45. Du bist wie deine Mutter. Sie hatte genug von ihrem Mann und ihren Kindern. Du bist wie deine Schwestern. Sie hatten genug von ihren Männern und Kindern. Eure Mutter war eine Hethiterin und euer Vater ein Amoriter. 46. Deine ältere Schwester ist Samaria mit ihren Städten. Sie wohnt nördlich von dir. Deine jüngere Schwester ist Sodom mit ihren Städten. Sie wohnt südlich von dir. 47. Am Anfang warst du nicht wie sie. Du hast nicht so schlimme Dinge getan wie sie. Aber bald warst du noch schlimmer als sie in all deinem Verhalten. 48. So war ich lebe, spricht der Herr Jahwe, deine Schwester Sodom mit ihren Städten hat nicht so gehandelt wie du mit deinen Städten. 49. Das war die Schuld von Sodom, deiner Schwester, sie war stolz. Sie hatte viel Essen und lebte sorglos. Aber sie half den Armen und Bedürftigen nicht. 50. Sie wurden hochmütig. Sie taten schlimme Dinge vor mir. Als ich das sah, habe ich sie weggenommen. 51. Samaria hat nicht einmal die Hälfte deiner Sünden getan. Du hast mit deinen schlimmen Taten noch Schlimmeres getan als sie. So hast du deine Schwestern durch deine Taten besser aussehen lassen. 52. Darum musst du deine Schande tragen. Du hast schlimmere Taten getan als deine Schwestern. Darum stehen sie dir gegenüber im Recht. Schäme dich und trage deine Schande, weil du deine Schwestern besser aussehen lässt. 53. Ich werde ihr Schicksal ändern. Das Schicksal von Sodom und ihren Städten. Das Schicksal von Samaria und ihren Städten. Ich werde auch dein Schicksal ändern, zusammen mit ihnen. 54. Du sollst deine Schande tragen und dich schämen. Du hast schlimme Dinge getan. Dadurch hast du ihnen Trost gegeben. 55. Deine Schwestern Sodom und ihre Städte werden wieder wie früher sein. Samaria und ihre Städte werden wieder wie früher sein. Auch du und deine Städte werden wieder wie früher sein. 56. Du hast nichts über Sodom, deine Schwester, gesagt. Das war in der Zeit, als du stolz warst. 57. Das war, bevor deine Bosheit bekannt wurde. Später haben dich die Städte von Edom verspottet. Alle Städte der Philister haben dich verspottet. 58. Du hast deine Untreue und deine schlimmen Taten getragen. So spricht der Herr Jahwe. 59. So spricht der Herr Jahwe, ich werde mit dir so umgehen, wie du gehandelt hast. Du hast mein Versprechen missachtet. Du hast die Vereinbarung gebrochen. 60. Aber ich werde an meine Vereinbarung denken. Ich habe sie mit dir in deiner Jugend geschlossen. Ich werde eine ewige Vereinbarung mit dir machen. 61. Dann wirst du an dein Verhalten denken und dich schämen. Ich werde dir deine älteren und jüngeren Schwestern als Töchter geben. Aber das tue ich nicht wegen deiner Vereinbarung mit mir. 62. Ich werde meine Vereinbarung mit dir machen. Du sollst erkennen, dass ich der Herr Jahwe bin. 63. Du sollst daran denken und dich schämen. Du wirst vor Scham nichts mehr sagen. Ich werde dir alles vergeben, was du getan hast. So spricht der Herr Jahwe.